Was Sie heute Heimwehr oder Heimatschützer nennen, das sind in Wahrheit keine Schützer der Heimat, sondern Verteidiger kapitalistischer Interessen. Ebenso wie in Italien und in Ungarn soll auch in Deutsch-Österreich mit Hilfe faschistischer Söldner die Herrschaft der Besitzenden neu gefestigt werden. Ebenso wie in Italien und in Ungarn soll auch in Deutsch-Österreich die Arbeiterklasse um die bescheidenen sozialen Rechte gebracht werden, die sie sich im letzten Jahrzehnt errungen hat.